Kapitel 5 Fagin kontra Einstein. Juden sind oftmals stolz darauf, sich als Juden zu definieren. Einige Juden mögen zum Beispiel stolz das jüdische Banner tragen: Juden für den Frieden, Juden für Gerechtigkeit, Juden für Jesus und so weiter. Als ob sie glaubten, das Wort mit J enthielte besondere Zuschreibungen der Rechtschaffenheit. Sie sind jedoch tief beleidigt, wenn sie von anderen Jude genannt werden. Einem Juden zu sagen, er sei ein Jude oder benehme sich wie ein Jude, kann als schwere rassistische Beleidigung angesehen werden. Sprachlich ist es bemerkenswert, dass das symbolische Identifikationsmerkmal Jude oder Jüdisch sowohl als Nomen als auch als Adjektiv operiert. Sofern der Terminus auf eine Sache verweist, ist er auch deskriptiv, beschreibend. Mit ideologischer Politik und Identitätspolitik zusammenhängende symbolische Identifikatoren tendieren dazu, in einem grammatischen Doppelmodus zu funktionieren. Die Wörter Feministin, Sozialist, Nazi und weißer Suprematist können auf ein menschliches Subjekt verweisen, aber auch beschreibend sein. Eine stolz die feministische Flagge tragende Feministin kann auch akzeptieren, dass Feministin genannt zu werden, besondere Merkmale und ideologische Überzeugungen bezeichnet. Entscheidenderweise akzeptieren wir auch, dass eine Feministin, ein Sozialist oder ein Nazi zu sein, jeweils eine Frage politischer Wahl ist. Menschen werden nicht als Feministinnen oder Sozialisten geboren. Sie übernehmen diese Ideologien oder Identitäten später im Leben. Aus dieser Perspektive ist die Bezeichnung bzw. der symbolische Identifikator Jude für die Juden, die in eine kollektive Identität hineingeboren werden, etwas anderes. Fast wie im Falle biologisch festgelegter Beschaffenheiten wie Frauen, Männer oder Schwarze, werden einige Menschen als Juden geboren. Hier gibt es jedoch einen interessanten Dreh. Erstens können europäische Juden durch Assimilation und Integration leicht in der weißen westlichen Masse aufgehen und ihre jüdische Identität zurücklassen, während Schwarze und Frauen ihr Leben zu leben haben, indem sie akzeptieren und genießen, wer sie sind. Zweitens wird die Dualität zwischen dem Nomen und dem Adjektiv im Falle von Schwarze, Schwarz und Frauen nicht notwendigerweise als Kluft empfunden. Weder Schwarze noch Frauen sind beleidigt, wenn sie Schwarz oder Frauen genannt werden. Wie zuvor erörtert, ist der Befund eher erhellend, dass in gewissem Maße die Art und Weise, auf die Jude als Bezeichnung im Diskurs funktioniert, Ähnlichkeiten mit der des symbolischen Identifikators schwul haben kann. Während viele Schwule mit Stolz ihre schwule Identität zur Schau stellen, können sie auch beleidigt sein, wenn sie von anderen als schwul bezeichnet werden. In unterschiedlichen Fällen von Identitäts- und Marginalpolitik können wir eine parallele und gleichzeitige Tendenz feststellen, sich zu bekennen und zu leugnen, eine Neigung, sich mit einem Kollektiv zu identifizieren, jedoch abzulehnen, von anderen so identifiziert zu werden. In der multikulturellen Realität neigen wir zu dem Glauben, dass diese in sich widersprüchliche Verhaltensweise etwas mit dem Gebrauch und Missbrauch von Stereotypen zu tun hat. Ein Stereotyp wird üblicherweise als öffentliche oder verbreitete Ansicht über bestimmte soziale Gruppen oder Typen einzelner Personen definiert. Es ist oft das Ergebnis einer essentialistischen Verallgemeinerung durch Induktion. Es birgt eine nicht wissenschaftliche Annahme über die Eigenschaften einer Klasse von Subjekten aufgrund akkumulierter Beobachtungen oder anekdotischer Begegnungen, die im Laufe der Zeit und durch Wiederholung verstärkt wird. Das Konzept des Stereotyps wird oft mit dem des Vorurteils verwechselt. Wir bemerken, dass ein mit Ethnizität, Klasse oder einer Gruppe verbundenes Stereotyp ein Mittel der Meinungsbildung ist, gewöhnlich einer unvorteilhaften, auf der Grundlage unzureichenden Wissens oder irrationaler Gefühle. Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, als ob Juden überempfindlich gegenüber den rassisch diskriminierenden Implikationen des Wortes mit J sind. Jedoch sind die meisten Juden nicht wirklich verärgert, kollektiv mit einigen großen Geistern und bewunderten Violinspielern oder Dirigenten in Zusammenhang gebracht zu werden. Kurz, um die Kategorie Jude sicher anzuwenden, muss man nur dafür sorgen, die richtigen Dinge zu sagen. Niemand wird einem jemals Ärger bereiten, wenn man Albert Einstein mit Bezug auf jüdische Intelligenz erwähnt und sogar Anne Frank als exemplarisches Motiv jüdischer Unschuld anführt. Aber man bekommt ernsthafte Schwierigkeiten, sobald man die folgende Liste realer oder fiktiver Charaktere zur Sprache bringt. Bernie Madoff, Fagin, Wolfowitz, Lord Levy, Shylock, Alan Greenspan, Bibi Netanyahu und Nathan Rothschild. All das oben Genannte zeichnet ein obskures, jedoch bei weitem nicht überraschendes Bild. Es sieht so aus, als ob viele Juden nichts gegen rassische Verallgemeinerungen und Stigmas haben, solange sie positiv sind. Kürzlich kam mir der Gedanke, dass wir mit einer Gegenüberstellung jüdischer Stereotype, also die Stereotype, die Juden zu hassen scheinen, im Gegensatz zu denen, die jüdische ethnische Aktivisten zu fördern versuchen, imstande wären, entscheidendes Licht auf Fragen zu werfen, die mit jüdischer kollektiver Identität zu tun haben. Dies würde auch Hinweise darauf geben, wie Juden sich selbst sehen könnten und, sogar noch wichtiger, es könnte uns auch helfen zu verstehen, wie sie bevorzugen, gesehen zu werden. Einige Juden sind ziemlich unglücklich über Charles Dickens Fagin und Shakespeares Shylock, die sie als antisemitisch ansehen. Ich bekomme den Eindruck, dass der prominente zionistische Enthusiast und Londoner Anwalt Anthony Julius diese kulturell ikonischen Charaktere gerne aus dem öffentlichen Diskurs entfernt sehen möchte. Andererseits gelang es der britischen Stiftung für Holocaust-Erziehung, HET, steht für Holocaust Education Trust, die Anne Frank auf den britischen Lehrplan zu setzen. Es braucht kein Genie, um zu verstehen, warum Julius und andere wegen Fagin und Shylock besorgt sind. Fagin ist der ultimative Plünderer, ein Kinderausbeuter und Wucherer. Shylock ist der blutdürstige Kaufmann. Denkt man an Fagin und Shylock, so erscheint die israelische Behandlung der Palästinenser nur ein weiteres Ereignis in einem endlosen höllischen Kontinuum zu sein. Es ist aber ebenso offensichtlich, warum die HET von Anne Frank so begeistert ist. Zunächst und aus offensichtlichen Gründen ist Anne Frank dazu da, ein Bild der Unschuld zu vermitteln. Und tatsächlich würde kein einziges moralisches System jemals den Leidensweg rechtfertigen, den dieses junge Mädchen zusammen mit vielen anderen ging. Doch Anne Frank war nicht gerade ein literarisches Genie. Ihr Tagebuch ist kein wertvolles Stück Literatur. Sie war auch nicht außerordentlich clever. Sie war in Wirklichkeit ein sehr normales Mädchen. Und genau dies ist ihre Stärke in dem westlichen kulturellen Diskurs nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war nur ein unschuldiges Durchschnittsmädchen. Der Versuch, Anne Frank zu einer Heldin der Kultur zu machen, mag ein genuines Echo der jüdischen ideologischen Neigung zur Gleichheit sein. Anne Frank spiegelt den verzweifelten Versuch wider, der Welt zu beweisen, dass wir, die Juden, Menschen genau wie andere Menschen sind. Zudem lässt der Erfolg von Anne Franks Tagebuch die Bereitschaft des Westens erkennen, Juden als Menschen unter Menschen zu akzeptieren. Doch wieder einmal hängt der jüdische Diskurs in der Luft. Jüdische Menschen vermögen ihre Aufgabe nie zu erfüllen. Sie können nie wie andere Menschen sein, weil jene, die da fordern, als Gleiche betrachtet zu werden, sich zuinnerst kategorisch verschieden fühlen müssen. Hier stoßen wir auf eine Wiederholung der unüberwundenen tiefen Trennung zwischen der Person, die man zu sein behauptet, und demjenigen, was man gerade ist. In Die Prüfungen der Diaspora greift Anthony Julius jene an, die eher als Antisemiten etikettiert, weil sie Antizionisten sind. Das Problem mit dem Antizionismus ist laut Julius, dass, Zitat, er Juden das Recht verweigert, welches er für andere vergleichbare Menschen fordert. Er hält an dem Recht auf Selbstbestimmung fest, außer im Falle der Juden. Er bekräftigt internationales Recht, außer im Falle Israels. Er betrachtet jüdischen Nationalismus mehr als jeden anderen Nationalismus als einzigartig verderblich. Zitat Ende. Der Ruf nach Legitimität und Gleichheit in Julius' Text ist ziemlich peinlich. Besonders aufgrund der Tatsache, dass das jüdische Recht auf Selbstbestimmung auf Kosten anderer, nämlich der Palästinenser, zelebriert wird. Zionismus ist einzigartig verderblich, zumindest schon deshalb, weil er für die einheimische Bevölkerung des Heiligen Landes vernichtend ist. Damit Julius' Argumentation den Sieg davonträgt, müssen Juden erst beweisen, dass sie wahrhaftig gleiche sind, statt zu fordern, als ähnlich angesehen zu werden. Damit Juden als Kollektiv wirklich respektiert werden können, ist Selbstreflexion von wesentlicher Bedeutung. Anstatt darauf hinzuweisen, was mit den Goyim nicht stimmt, mögen jüdische Ideologen in Betracht ziehen, einmal selbst in den Spiegel zu schauen.